Finn spürte, wie seine Wangen heiß wurden, als ob man ihn bei einer Lüge ertappt hätte. Das war zwar nicht der Fall, aber so fühlte er sich. »Die Leute schreiben das dauernd falsch. Mein Vater hieß Steven und die haben's immer mit einem V oder sogar F geschrieben.« Der Weißhaarige schob die Kinodauerkarte zurück in die Mappe. »Hat Ihnen die Musik gefallen, die wir Ihnen ins Zimmer gepumpt haben?« »Ich weiß, warum Sie das machen. Kenne ich vom Fernsehen. Ist sowas wie eine Taktik, um die Leute zu verunsichern.« »Ah, machen wir das deshalb. Pando, hast du gewusst, dass wir das deshalb machen?« »Schwer zu sagen«, erwiderte Mr. Wiesel mit einem Schulterzucken. »Ich habe mal gehört, dass Musik wilde Tiere besänftigt. Keine Ahnung, ob das die Frage beantwortet.« »Wir können auch für ein bisschen Nazareth sorgen, wenn Sie mögen«, sagte der Weißhaarige, »wo Sie doch so ein Fan sind.« Und es klang irgendwie grotesk stolz, als er hinzusetzte, »wir haben Spotify.« »Ich will nach Hause.« Finn mochte das Beben nicht, das er in seiner Stimme hörte, konnte es aber nicht unterdrücken. »Sie haben sich vertan, und ich will nach Hause. Ich werde auch nichts verraten.« Sobald er das gesagt hatte, tat es ihm schon leid. Opfer von Kidnappings sagten das immer, aber es nutzte nie etwas. Auch das wusste er aus dem Fernsehen. »Nun, nach Hause gehen lässt sich auch einrichten, und zwar ganz einfach. Aber zuerst müssen Sie eine Frage beantworten. Was haben Sie mit der Aktentasche gemacht, Bobby? Der Aktentasche mit den Papieren. Die hatten Sie nämlich nicht bei sich, als Sie hergebracht wurden.« Finn spürte Tränen in den Augenwinkeln brennen. »Sir, sagen Sie ruhig Mr. Ludlam zu mir, wenn Sie wollen. Ich habe mich sonst immer Mr. Dighton genannt, aber das hatte ich satt.« »Mr. Ludlam, ich bin nicht Bobby Feeney und ich hatte keine Aktentasche, nie. Ich bin nicht der, den Sie suchen. Und während wir hier rumreden, geht Ihnen der Typ, den Sie haben wollen, durch die Lappen.« »Sie heißen also Bobby Murray mit IE?« »Ja, ich meine, nein, ich bin Finn Murray, Finn!« »Doc.« Der Weißhaarige, Mr. Ludlam, nickte dem mit dem Hängelied zu. »Hilf doch diesem netten jungen Mann, sich an seinen Namen zu erinnern.« Doc trat vor. Pando, alias Mr. Wiesel, packte Finn bei den Schultern. Doc streifte seinen schweren Ring ab, steckte ihn in die Hosentasche und schlug Finn ins Gesicht, hart und gezielt. Dann von der anderen Seite, noch härter. Finn flog der Speichel aus dem Mundwinkel, das Ganze tat sehr weh, aber in diesem Moment empfand er vor allem Verblüffung und Scham. Es gab nichts, dessen er sich schämen musste, aber er schämte sich. »Also«, sagte Mr. Ludlam, lehnte sich zurück und faltete die Hände vor dem Bauch, »wie heißen Sie?« »Finn Mer...« Mr. Ludlam nickte Doc zu, der zwei weitere schnelle Schläge anbrachte. Finn klirrte es in den Ohren, seine Wangen brannten, die Tränen kamen. »Das können Sie nicht machen, warum tun Sie das? Hier liegt ein Fehler vor.« »Und ob ich das machen kann?« Mr. Ludlam öffnete die Mappe und warf dann eine Broschüre auf den Schreibtisch. »Schläge mit der flachen Hand sind eine weltweit erprobte, fortgeschrittene Verhörmethode. Ich glaube, Sie sollten sich das hier aufmerksam durchlesen, bevor wir uns weiter unterhalten. Sie werden sehen, welche anderen Methoden wir vielleicht noch anwenden könnten. Ihr beiden, bringt ihn wieder weg. Mr. Bobby Donovan hat einiges an Hausarbeiten zu machen.« »Sie wissen ja überhaupt nicht, wen Sie...« Er wurde auf die Beine gerissen, Pando an einer Seite und Doc an der anderen. Pando schnappte sich die Broschüre und stopfte sie Finn unter den Jeansbund. »Komm schon, Bobby O.« sagte er. »Dann mal auf bald«, sagte Mr. Ludlam. »Eine Hand wäscht die andere und alles wird gut.« Damit wurde Finn aus dem Arbeitszimmer geschleift, seine Wangen glühten und die Tränen flossen ihm aus den Augen.